Nach Ablauf des Sabbats aber im Morgengrauen des ersten Wochentages kamen Maria von Magdala und die andere Maria, nach dem Grabe zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg herab vom Himmel, kam herzu und wälzte den Stein ab und setzte sich oben darauf. Es war aber sein Ansehen wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Furcht vor ihm traf aber die Wächter wie ein Schlag und sie wurden wie tot. Der Engel aber sprach die Frauen an, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten suchet, er ist nicht hier, denn er ward auferweckt, wie er gesagt hat, kommt und seht den Ort, wo er lag. Und geht eilends hin und saget seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt ist, und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie verließen eins das Grab in Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu berichten. Und siehe, Jesus trat ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie aber traten hinzu, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Hierauf sagt Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet es meinen Brüdern, damit sie nach Galiläa gehen, und dort sollen sie mich sehen. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was vorgefallen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten, hielten Rat und gaben den Soldaten reichlich Geld und sprachen, ihr müsset aussagen, dass seine Jünger bei Nacht kamen und ihn stahlen, während ihr schliefet. Und wenn das vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn schon begütigen und euch außer Sorge setzen. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren, und diese Rede kam bei den Juden in Gang bis auf den heutigen Tag. Die 11 Jünger aber zogen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus gewiesen. Und da sie ihn sahen, da warfen sie sich nieder, doch etliche zweifelten. Und Jesus trat hinzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Geht hin und werbet alle Völker, durch die Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.